Also, das war der erste Teil der Prüfung. Jetzt machen wir weiter mit dem zweiten Teil. Bitte stelle uns dein Thema vor. In meiner Schule habe ich ein Projekt über Umwelt gemacht. Und wir haben über verschiedene Umweltprobleme gesprochen. Zum Beispiel über den Treibhauseffekt und die Müllproduktion. Und daraus habe ich mein Einzelthema gemacht. Das Umweltschutzprogramm in unserer Stadt.